sagen will. Ruf mir 10 Lieblings für mich an die. Lieb bei uns Sonnenlag, halt als ich grüßig schlug. Liebling,